Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. For the best picture, 3 billboards outside Ebbing, Missouri. Eine schwarze Komödie, eine brachiale Meditation. Das Urteil unseres Filmkritikers über 3 billboards outside Ebbing, Missouri mit dieser Hauptdarstellerin. Wer hat die Dose geworfen? Welche Dose? Keine kluge Gegenfrage, denn kaum ausgesprochen, da hat Mildred dem Jungen schon in den Unterleib getreten. Nur, weil er eine Limo-Dose auf ihr Auto geworfen hat. Mit der 50-Jährigen ist nicht zu spaßen. Sie trauert. Was darf man laut Gesetz auf dem Billboard schreiben und was nicht? Mildreds Tochter Angela ist ermordet, vergewaltigt und dann verbrannt worden. Die örtliche Polizei zeichnet sich aber in den Augen der Mutter durch Nichtstun aus. Ich nehme an, man darf nichts Verleumderisches schreiben oder Ficken, Pisse oder Fotze. Stimmt das? Oder Anus? So mietet Mildred 3 Werbetafeln an der Landstraße nach Ebbing, Missouri. Dann dürfte ich keine Schwierigkeiten kriegen. Aber auch wenn die Texte darauf keine drastischen Vokabeln enthalten, programmieren sie Ärger. Zu lesen ist, vergewaltigt beim Sterben, noch keine Verhaftung. Wie kommt das, Chief Willoughby? Eine Anklage an alle, die den Mord an Angela vergessen wollen. Mit diesem Auftakt hätte Martin McDonagh das Feld bereitet für einen Rachefeldzug aller. Eine Frau sieht rot. Hätte. Gut, man könnte das, was Mildred, Frances McDormand, grandios, losbricht in Ebbing, Missouri, zunächst in Richtung solchen Rotsehens deuten. Im Sinne eines Rache, eines Selbstjustizdramas. Und der Molotow-Cocktail auf die örtliche Polizeiwache scheint ja die typische Funktion des erlösenden Schusses haben zu sollen. Alle Trauer, erzählt uns das Kino nicht nur im Action-Genre, wäre damit transformiert. Zum Glück aber ist es viel komplizierter in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Zunächst, Mildred ist keine Heldin, sondern ein Kotzbrocken. Wenn der geschmähte, krebskranke Sheriff Willoughby, Woody Harrelson, Mildred zu beruhigen versucht, ich finde, ihre Billboards da sind nicht besonders fair, kann man nicht behaupten, dass die mit ihrem Zurückkoffern sympathisch wirkt. Eher durchgeknallt. Ich an ihrer Stelle würde eine Datenbank anlegen. Und wenn er was Unrechtes macht, würde ich alles vergleichen, mich zu 100% versichern, dass die Übereinstimmung korrekt ist und ihn töten. Das würde die Mutter dann auch gern selber erledigen. Frances McDormand spielt eine Trauernde am Rande nicht des im Kino so gängigen weiblichen Nervenzusammenbruchs, sondern kurz vorm Amoklauf. Und doch wirkt Mildred gleichzeitig wie eine Geschundene der gleichen Trauer, der ihr Sohn Robbie beispielsweise mit einer wie auch immer glaubwürdigen Gelassenheit begegnet. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri ist eine filmische Fantasie über die Trauer, die die genormten Vorstellungen darüber, wie man zu trauern hat, über Bord wirft. Und darin ähnelt Mildred auf wunderbar anrührende Weise dem schwarzen Engel, den Joseph Gordon-Levitt im Film Hesher, der Rebell von 2010 spielt. Ein langhaariger, stinkender Heavy-Metal-Fan, der in das Leben eines Jungen prescht, der gerade seine Mutter beim Autounfall verloren hat und mit Hilfe von Hesher anfängt, seine Wut über die Ungerechtigkeit des Lebens, also die Variante der aggressiven Trauer, zu leben. Mildred hingegen braucht keine Hilfe für jegliches Ausrasten. Hey, Wichser! Wobei sich unser Mitgefühl für die Dumpfbacke eines Hilfs-Sheriffs, Sie sagen zu einem Gesetzeshüter, nicht Arsch, den die trauernde Mutter auf die Hörner nimmt, hat Mama dir das eingetrichtert, in Grenzen hält. Das hat meine Mama nicht getan. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri ist eine schwarze Komödie eben. Wobei man manchmal den Eindruck hat, als ob Regisseur McDonagh die Grenze zwischen Realität und Fantasie bewusst nicht markiert. Warum kann Mildred ohne Konsequenzen die Polizeistation abfackeln? Ein Wunschtraum? Das wirkt absurd. Oder zeigt nur, dass Martin McDonagh seine Geschichte radikal in den Dienst dieses Höllentrips durch die Abgründe der Trauer stellt. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein wunderbar hemmungsloser wie trauriger Film. Weil Angela kommt nicht zurück am Ende, egal wie sehr Mildred auch berserkern möchte oder nur weinen. So ist das mit dem Verlust.